Hören Sie nun Gerd Brüdern, Kurt Ebbinghaus, Gisela von Kolande und andere in dem Hörspiel Eine Stunde Aufenthalt von Heinrich Böll. Regie führte Ludwig Krämer. Soll ich das Gepäck nur abgeben, oder? Warten Sie. Ja, noch nicht entschlossen, Herr? Nein. Ja, nächste Zug fährt erst 13.09 Uhr. Die Stunde Aufenthalt müssen Sie schon hinnehmen. Ich habe damit gerechnet, dass der Zug hier nicht hält, sonst hätte ich eine andere Route gewählt. Nun musste ich hier umsteigen. Ist denn das wirklich so schlimm, Herr? Bis Athen werden Sie sicher 3 Tage brauchen. Nur kommt es da auf eine Stunde an? Nicht auf die Stunde, aber die Stadt. Vielleicht schauen Sie sich die Stadt mal an. Gar nicht so übel. Sehenswürdigkeiten, Ruinen, Neubauten, Kirchen, Denkmäler. Wow, nette Leute. Was könnte ich ja gekränkt sein, aber ich bin nicht mehr so leicht zu kränken. Ich kenne die Stadt. Ach, sind Sie schon mal hier gewesen? Ja. Was denn, länger? 17 Jahre lang. Nein. Ich sage Ihnen, 17 Jahre lebte ich hier. Sie glauben nicht? Natürlich glaube ich Ihnen, aber kommt mir so unwahrscheinlich vor. 17 Jahre, das ist eine lange Zeit und älter als 40 würde ich Sie nicht schätzen. Ihre Schätzung stimmt fast. Ich bin 43. Warum sollte ich nicht 17 Jahre hier gelebt haben? Sie sehen wie ein Ausländer aus. Ich bin einer. Ah, Sie sprechen aber gut Deutsch. Fast. Ich meine, fast... Was meinen Sie? Naja, ich meine, dass Sie fast ein wenig unseren Dialekt sprechen. Aber das bilde ich mir ja wohl nur ein. Vielleicht stimmt es. Na, wie ist es denn nun? Soll ich Ihr Gepäck bei der Aufbewahrung abgeben? Oder wollen Sie lieber hier auf dem Bahnsteig den Anschluss abwarten? Am liebsten würde ich mit dem nächsten Zug weiterfahren. Und auf einer anderen Station den Anschluss nach Athen abwarten. Oh, so böse Erinnerungen an unsere Stadt. Böse und gute. Na ja, frischen Sie die guten auf, Herr. Es ist jetzt 11.57 Uhr bis 13.09 Uhr, also mehr als eine Stunde noch. Sie hatten Krieg hier. Ja. Vor 12 Jahren war er zu Ende. Der letzte. Und manchmal werfe ich die Kriege schon durcheinander. Ich war so weit weg, dass er nur als Gerücht zu mir drang. Bomben, Hunger, Tod, Mord... Viel zerstört hier? Ziemlich. Aber Sie würden nicht mehr viel von der Zerstörung sehen. Wo wohnten Sie denn damals, als Sie hier lebten? In der Sophienstraße. Ui, feine Leute. Und da war nicht viel zerstört. Am Sophienpark, nicht wahr? Ja, gibt es den Park noch? Ja, natürlich. Man hat ihn erweitert. Ach, und auch das Café noch da? Und die Tanzterrasse? Ja. Möchten Sie es sich nicht ansehen? 12 Jahre ist der Krieg vorüber. 6 Jahre hat er gedauert. 17 Jahre haben Sie hier gelebt. Ja, wann war denn das? Ich bin hier geboren. Ach. Wohl ausgewandert. Ja. Sind Sie Jude? Nein. Wegen politisch? Nein. Verzeihen Sie, warum sind Sie denn dann weg? Ich habe mich manchmal selber gefragt, warum ich ging. Es gab so vieles. Vielleicht war es ein Mädchen. Ach, Liebeskummer. Nein. Sie verstehen nicht. Nein. Also wenn Sie in der Sophienstraße geboren sind, war Ihr Vater reich? Mein Vater war reich. Ja, viele wandern aus, weil ihre Väter arm sind. Ja, aber meiner war reich. Ja, verstehe ich nicht. Damals glaubte ich genau zu wissen, warum ich ging. Aber ich entsinne mich des Grundes nicht mehr genau. Vielleicht wollte ich einfach weg. Jedenfalls hatte ich einen Grund. Es war an einem Sommerabend. Ich wollte einfach weg. Sagten Sie nicht was von einem Mädchen? Ja. Und von Geld. Das sagte ich nicht, wie? Ich nahm Geld mit. Na, viel? Nicht sehr viel. Hey, und das Mädchen? Ja. Ja. Sie liebte mich, ich liebte sie. Mein Vater war reich, ihr Vater war reich. Aha. Sie war schön, ich war ein hübscher Junge. Ja. Hey, und dann gingen sie weg? Ja. Nicht wegen des Mädchens. Und nicht wegen des Geldes. Sondern? Es kam so allerlei zusammen, wissen Sie. Das Mädchen, meine Mutter, der Sommerabend. Komisch. Dass ich mich von Ihnen ausfragen lasse und Ihnen erzähle, was ich noch nie jemandem erzählt habe. Was nehmen Sie für die Stunde? Es kommt drauf an, Herr. Schwere Arbeit kostet mehr als leichte. Und dies hier ist leichte. Ich weiß nicht. Na, jedenfalls keine schwere. Und sehr interessant. Also, was nehmen Sie? 5 Mark. Zu viel? Nein, einverstanden. Rauchen Sie? Oh, gern. Bitte. Nehmen Sie. Komische Zigarette. Oh, gut. Amerika? Südamerika. Aha. Ah, dort lebten Sie. Die letzten 10 Jahre nur. Aber nichts vom Krieg gespürt, was? Gar nichts? Nichts. Nur davon gehört. Ab und zu was in der Zeitung gelesen. Wenig. Hunger, Bomben, Mord. Im Dorfwirtshaus hing eine Landkarte von Europa. Kleiner Maßstab. Der Wirt steckte Fähnchen, er tat es ungenau, es kam ihm auf 200 Kilometer nicht an. Auf der Karte lag Warschau nicht weit von Moskau, Prag, Wien, Budapest. Wie Nachbarstädte lagen sie eng beieinander. Und doch konnte man sehen, der Krieg breitete sich aus wie eine ansteckende Krankheit. Aber die Krankheit war weit, war keine Infektionsgefahr. Das Vieh war wichtiger, Rindfleisch stieg im Preis, sogar der Mais war plötzlich wertvoll. Vor dem Krieg hatte ihn niemand gewollt. Heute Stroh. Alles brachte Dollars, während hier Krieg war. Ja, und jetzt, wo Sie hier sind, da ärgern Sie sich über 1 Stunde Aufenthalt. Ich wäre lieber durchgefahren. Aber Sie sprachen von Ihrer Mutter, von dem Mädchen. Da wussten die, dass Sie gingen, endgültig? Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Na, vielleicht leben Sie noch. Wahrscheinlich. Es sind viele gestorben im Krieg und durch die... Ja, sind viele gestorben im Krieg und durch die. Haben Sie jemand verloren? Ja, mein Sohn ist, er ist getötet worden. Gefallen? Ja, so nennt man's. Ich nenne es nicht so. Wie alt war er? Vielleicht war er so alt wie ich? Na, er war jünger. Er wäre jetzt 40. Wie mein jüngster Bruder. Ach, Sie hatten Geschwister? Ja, 3. 2 Brüder und eine Schwester, aber... Was? Nur von einem möchte ich wissen, ob er noch lebt. Nur von Krumen. Er war der Jüngste. Seinetwegen wäre ich damals fast hier geblieben. Krumen? So nannten wir ihn. Eigentlich hieß er Heribert. Er mochte den Namen nicht. Krumen. Er stand an der Treppe, als ich wegfuhr. Er wollte ins Auto einsteigen. Sonst nahm ich ihn immer mit. Wir fuhren über die Landstraßen, so schnell wir konnten, ich und neben mir Krumen, der immer sagte, schneller, schneller. Aber an diesem Abend nahm ich ihn nicht mit. Wie alt war er? 14. Ich war 17. Weinte er? Nein. Ich sagte nur, heute geht es nicht, Krumen, heute nicht. Na, was denn, Sie hatten mit 17 ein Auto? Das war das Auto meiner Mutter. Ich habe es irgendwo in den Ardennen einen Abhang hinunterrasen lassen. Es war platt wie ein Kuchen. Von dem hübschen roten Lack war nichts mehr zu sehen. Ein Mädchen, Geld, ein Auto, der Bruder. Ja, aber nicht deswegen fuhr ich weg. Nicht deswegen. Aber weswegen denn? Sie fragen, wie mich ein Vater fragen könnte. Doch mein Vater hätte nicht so gefragt. Und Sie möchten nicht wissen, wer noch lebt? Nur von Krumen. Ihre Eltern lebten noch, als Sie weggingen. Mutter war 45, als ich ging. Jetzt wäre sie... sie wäre 71. Ja, und Sie möchten Ihre Mutter nicht sehen? Nein. Ja, Ihre Mutter, Herr. Denken Sie. Lassen Sie mich endlich Ihr Gepäck abgeben und fahren Sie zu Ihrer Mutter. Langsam, warten Sie. Und Ihr Vater? Er wäre jetzt 73. Wäre. Vielleicht ist er's und wartet seit 26 Jahren auf Sie. Sicher wartet er, wenn er noch lebt. Wenn, wäre, ich verstehe Sie nicht. Vielleicht werden Sie später verstehen. Ich hatte alles vergessen, alles und alle. Sogar Krumen. Anne. Den Namen der Stadt. Erst als ich den Namen hörte, fiel mir etwas wieder ein. Sie hatten es schwer da draußen? Ich hatte es leicht. Ich musste arbeiten, aber immer lohnte es sich. Ich hatte immer Geld, habe Geld. Ich hatte Glück, alles gelang mir. Ich wollte Kellner unter Kellnern sein, Landarbeiter unter Landarbeitern. Aber wenn ich Kellner war, wurde ich bald Geschäftsführer. Und wenn ich Landarbeiter war, wurde ich bald Verwalter. Und wenn ich Verwalter war, hatte ich bald ein kleines Gut. Auch Träger war ich. Dienstmann wie Sie. Was? Aber nur für einen einzigen Tag. Ja, was denn? Sie waren tatsächlich Träger? Nur für einen Tag. Ich hatte 3 Kunden. Dem ersten trug ich einen eingeschriebenen Brief zur Post und brachte ihm die Quittung in den Wartesaal. Dem zweiten trug ich einen Koffer, eine Tasche und einen Schuhkarton. Und für den dritten musste ich bei einer Dame anrufen, die Sheila hieß. Ich musste meine Stimme verstellen, mich Harry nennen und Sheila um ein Rendezvous bitten. Sheila gab mir das Rendezvous, zu dem ich nicht hinging. Und der Herr machte mich zu seinem persönlichen Diener, dann zu seinem Sekretär, zu seinem Freund. Aber ich langweilte mich und ging wieder davon. Es war auf einem Landgut. Die Leute sprachen miteinander, als hätten sie in Büchern gelesen, wie man miteinander spricht. Und damals dachte ich noch an zu Hause. Ihre Eltern, Herr, denken Sie daran. Nur denken Sie daran, es ist nicht leicht, Vater oder Mutter zu sein. Kind zu sein ist nicht leichter. Bruder zu sein. Krumen war noch nicht 15, als ich ging. Ich war 17. Anne, 16? Sagen Sie, gibt es den Zentralfriedhof noch? Den alten draußen vor der Stadt? Ja, es gibt ihn noch. Unverändert? Ja, unverändert? Wie meinen Sie das? Es liegen mehr Tote drauf als damals. Viel mehr. Ja, möchten Sie hin? Ja. Geben Sie das Gepäck ab, bitte. Nehmen wir ein Taxi. Wir? Ich würde Sie gern mitnehmen. Ich will nicht gern allein sein dort. So soll ich mit? In meiner Uniform? Habe ich Sie nicht für eine Stunde engagiert? Ja, natürlich. Ist Dienst. Selbstverständlich. Was sonst? Kommen Sie. Wenn Sie drauf bestehen. Ich bestehe drauf. Na gut, gehen wir. Warum fahren Sie zuerst auf den Friedhof? Weil die Friedhöfe die zuverlässigsten Adressbücher sind. Jedenfalls für Leute, die in der Sophienstraße gewohnt haben. Sie haben dort Ihr steinernes Adressbuch. Die Visitenkarte aus weißem Marmor hängt an dem großen Denkmal am Eingang zur Gruft. Würden Sie bitte etwas langsamer fahren? Wie Sie wünschen, Herr. Tatsächlich. Vieles neu. Doch wenig verändert. Sehen Sie die Schule dort? Ja, das Goethe-Gymnasium. 6 Jahre war ich darauf. Auch mein Junge war drauf. Er war ein guter Schüler. Wollte Arzt werden. Und er wäre ein guter Arzt geworden. Welcher Jahrgang? 1917. Mhm. Auch Krumen war Jahrgang 17. Auch er war auf dem Goethe-Gymnasium. Und wie hieß Ihr Sohn? Bruno. Bruno Planner. Und wie heißen Sie? Jetzt heiße ich Schrentox. Früher hieß ich Donat. Nein, ich habe den Namen Ihres Sohnes nie von Krumen gehört. Donat, Sophienstraße. Und dann war Ihr Vater sehr reich. Ja, er war sehr reich. Ihr Sohn hat nie von Krumen gesprochen? Ich habe den Namen Donat nie von ihm gehört. Er brachte viele Freunde mit, aber Krumen, Donat, Heribert? Nein. Wir sind am Friedhof, Herr. Mein Junge ist nie beerdigt worden. Sie ließen ihn liegen da oben, irgendwo, bei Leningrad. Sie ließen ihn liegen. Einen angefangenen Brief fand man bei ihm. Lieber Vater, liebe Mutter, Beldong ist tot. Entsinnt ihr euch seiner? Der kleine Blonde, dem ich manchmal im Deutschen half. Sein Vater hatte den Stand an der Ecke zur Wulnergasse. Beldong ist tot. Gestern wurde er getötet. Er fiel nicht. Warum habt ihr zugelassen, dass man uns erzählt, die Toten in den Kriegen fallen? Es hört sich so an, als würden alle im Laufen getötet, aber alle, die ich sterben sah, sind im Liegen getötet worden. Keiner ist gefallen. Hier nicht. Beldong ist tot. Ich kann es nicht ertragen, ich kann nicht. Und wenn ich nicht an der Kälte hier sterbe, werde ich am Hass sterben, am Hass. Vielleicht auch an beidem. Ich werde nicht fallen. Und ihr? Wir sind am Friedhof. Würden Sie hier bitte auf uns warten? Der Friedhof hat 2 Ausgänge, Herr. Natürlich. 10 Mark, genügt das? Es genügt. Ich werde warten. Sie wissen den Weg genau? Ja, nichts hat sich verändert. Ich weiß den Weg genau. Am Tage, bevor ich wegging, bin ich den Weg noch gegangen. Tante Andrea wurde begraben. Ah, sehen Sie, da ist die Gruft, der von Hum. Der Frohlkamm. Dort die Kromlach. Die ganze Sophienstraße. Ja, hier trifft man sich wieder. Hier hängt man seine Visitenkarte aus weißem Marmor an den grauen Stein. Ob Sie wohl unter der Erde da immer noch Ehebruch miteinander treiben? Ob Sie da unten immer noch zum Wochenende die Frauen austauschen? Ob Sie da unten immer noch Ihre Kinder quälen? Sich absprechen, wer gerade an der Reihe ist, zu was zu konvertieren? In welche Partei zu gehen? Ob Sie da unten immer noch... Die Toten, Herr. Lassen Sie die Toten ruhen. Und denken Sie an Ihre Eltern. Ich dachte gerade an meine Eltern. Herr, stören Sie den Frieden nicht. Den Frieden des Staubes kann ich nicht stören. Schreit hier einer? Schreit hier einer? Ich höre nichts. Wehrt sich einer gegen meine Anschuldigungen? Wir sind da. Andrea Donat, geboren 12. April 1882, gestorben am 16. Juli 1931. Im Juli 31 sind Sie weggegangen. Ja, lesen Sie weiter. Lesen Sie alle vor. Hugo Donat, geboren 1786, gestorben 1832. Werner Donat, geboren 1801, gestorben 1873. Gottfried Donat, geboren 1836, gestorben 1905. Erich Donat, geboren 1881, gestorben 1943. Vater ist tot, Mutter ist tot. Edith Donat, geborene Schmilling, 1886 bis 1944. Die anderen Frauen, alle, Herr, die vielen Kinder. Soll ich sie nicht lesen? Nein, lesen Sie nur die, die nach 1931 gestorben sind. Heribert Donat, geboren 1917, gefallen als Unteroffizier vor Bjeljogorsche 1941. Ja. Krumen ist tot. Ich habe es mit dem ersten Blick gesehen. Unteroffizier Donat. Sagen Sie, kann es etwas bedeuten, dass er Unteroffizier war? Es bedeutet nichts, Herr. Nichts. Ich hätte ihn mitnehmen sollen. Ich wollte es. In Koblenz schon. In Koblenz kehrte ich um, fuhr bis Boppa zurück, aber dann wandte ich wieder. In Trier wandte ich noch einmal, fuhr wieder die halbe Mosel entlang zurück und machte kehrt. Ich holte Krumen nicht. Unteroffizier Donat gefallen bei Beljogorsche. Krumen. Deshalb ließ mich der Name dieser Stadt so kalt. Weil Krumen nicht mehr lebt. Leer ist sie für mich. In all ihren römischen, romanischen, ihren gotischen, barocken Spuren. Weil Krumen nicht mehr da ist. Auch er wollte Arzt werden. Missionsarzt. Aber länger als 24 Jahre konnte diese verfluchte Erde ihn wohl nicht ertragen. Wissen Sie, was es heißt, reich zu sein? Reich seit 150 Jahren? Reich von Ewigkeit zu Ewigkeit? Es ist wie eine Hautfarbe, die Sie nicht mehr loswerden. Wissen Sie, was es heißt, wenn Sie als 13-Jähriger Ihre Mutter beim Ehebruch überraschen? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was es heißt, arm zu sein. Arm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wissen Sie es? Nein. Ich wollte es immer wissen, aber ich habe es nie erfahren. Ich hatte Hunger, dreckig ging es mir manchmal, aber immer rettete mich meine Hautfarbe. Es sind nach 1931 noch mehr gestorben, Herr. Anne, Donat. Wer? Krumens Frau. War er verheiratet? Er war 14, als ich ging. Ist keine Anne Donat zu finden? Nein. Dann lebt sie wohl noch. Wer? Anne. Wer ist denn nach 1931 noch gestorben? Friederike Schmilling, geborene Donat, geboren 1912, gestorben 1942. Fritzi, meine Schwester. Sie ist an diesem Schmilling gestorben. Sie wollte ihn nicht. Sie wollte nicht heiraten. Sie verließ nur selten ihr Zimmer, ging nicht in die Schule, nicht in die Kirche und kam nie zu den Mahlzeiten herunter. Sie lag auf ihrem Bett und dachte an etwas, das sie selber nicht kannte. Schön war sie, weiß wie Marmor, schwarzes Haar und Augen wie Honig. Diese Welt gefiel ihr nicht und an eine andere glaubte sie nicht. Sie aß immer nur Margarinebrote, trank dünne Zitronenlimonade dazu. Der einzige Mensch, den sie ertrug, war Krumen. Er war oft stundenlang bei ihr, ganze Nachmittage, Abende, oft Nächte hindurch. Er saß neben ihrem Bett und hielt ihre Hand. Sie sprach nicht mit ihm, aber wenn er weggehen wollte, hielt sie ihn am Handgelenk fest. Ob sie sich wusch, die Wäsche wechselte, ich weiß nicht. Fritzi. Sie weinte nie, lachte nie, las nie. Sie haben sie doch mit diesem Schmilling verkuppelt. Daran ist sie gestorben. 30 Jahre alt. Noch einer? Friederike Donat, geboren 1936, gestorben 1944. Geboren, nachdem ich wegging? Gestorben, bevor ich zurückkam. Friederike Donat, 8 Jahre alt. Und das kann nur Werners Töchterchen sein. Mein Bruder Werner war mir immer so fremd. Es war, als spräche eine andere Sprache. Kein Wort hatten wir gemeinsam. Fremd waren wir einander. Wie Männer, die sich an Bankschaltern begegnen, sich einen Augenblick fragend ansehen, dann kopfschüttelnd auseinandergehen. Fremd. Gehen wir weiter. Die Gruft der vom Hügel liegt gleich hier um die Ecke. Ja, wollen Sie nicht für die Toten Ihrer Familie ein Gebet verrichten? Keine Blumen? Ach, Blumen, ja. Daran hätte ich denken sollen. Na, ich werde es nachholen. Ein Gebet? Ich hoffe, die Toten beten für mich. Krumen und Fritzi, die kleine Friederike. Sie teilen die Plätze im Himmel sehr großzügig aus. Beten Sie. Na los, beten Sie. Gehen wir. Gehen wir. Ich werde nicht hinblicken. Ich setze mich hier auf diesen Pfeiler und lesen Sie nur die, die nach 1931 gestorben sind. Im Juli sind Sie weggegangen. Ja, ja, warum? Dorothea von dem Hügel, geborene Schmilling, geboren im März 1890, gestorben August 1931. Annes Mutter. Weiter? Karl von dem Hügel, geboren 1916, gefallen als Oberleutnant vor Amiens 1940. Annes Bruder. Auch ihn konnte diese verfluchte Erde nicht länger als 24 Jahre ertragen. Er war 15, als ich wegging. 1931. Er marschierte mit einer blutroten Fahne durch die Stadt, sang Lieder von Blut und Rache. Glauben Sie, es bedeutet irgendetwas, dass er Oberleutnant war? Nichts. Es bedeutet nichts, Herr. Weiter? Wilhelm von dem Hügel, geboren 1885, gestorben 1942. Annes Vater, weiter? Niemand mehr, Herr. Niemand mehr nach 1931 gestorben. Sie lebt. Sie könnten anrufen. Ja. Ja. Wie spät ist es jetzt? 12:25 Uhr. Wie langsam die Zeit vergeht. Gut, fahren wir zum Bahnhof zurück. Suchen wir im Telefonbuch. Vielleicht essen wir auch irgendetwas. Anne. Anne. Sie lebt. Vater und Mutter tot. Fritzi und Krumen. Nur Werner lebt. Und vielleicht... Vielleicht Anne. Ja, sonst niemand, Herr, von dem Sie wissen möchten, ob... Schulkameraden, Freunde, Lehrer? Ja, einige schon, wenn mir ihre Namen einfielen und wenn ich Zeit hätte. In 35 Minuten geht mein Zug. Sie wollen Ihren Aufenthalt nicht verlängern? Keinesfalls. Gehen wir. Wollen Sie nicht beten, Herr? Man besucht nicht ein Grab, ohne für die Verstorbenen zu beten. Schmilling geborene Vrulkam, Vrulkam geborene Schmilling, Donat geborene Schmilling, Schmilling geborene Donat, von dem Hügel geborene, von dem Hügel. Vier Namen nur, die sich seit 200 Jahren mischen. Man heiratet sich, mischt sich. Sind Sie deshalb weggegangen? Auch deshalb. Ja, und das Mädchen? Sie müsste jetzt 42 Jahre alt sein. Nach Karls Tod hat sie sicher das Geschäft übernommen. Draht, Teppiche. Sie haben wirklich gewartet? Natürlich, Herr. Sie haben erst 5,20 Mark auf dem Taxameter. Wohin fahren wir? Zum Bahnhof zurück. Sie wollen Ihren Bruder nicht besuchen? Wozu? Wir waren uns damals schon fremd. Und glauben Sie, dass wir uns näher gekommen sind, in 26 Jahren Entfernung? Er hat eine kleine Tochter verloren. Den Bruder, die Schwester, die Eltern, Sie. Sie sollten zu ihm gehen, Herr. Es ist Ihr Bruder. Hatten Sie Brüder? Ich? Ich hatte drei Brüder. Wilhelm wurde vor Lüttich getötet, 1914. Otto starb 1942. Und während der Bombardierung? Nein, nein. Starb an einer Angina. Und der dritte? Der lebt. Aber wir verstehen uns nicht. Er hat studiert. Er schämt sich meiner. So sehr, dass er nie vom Hauptbahnhof abfährt. Aus Angst, er könnte mir begegnen. Verstehen Sie das? Haben Sie sich je eines Menschen geschämt? Nein. Nein, nein, nicht einmal der Reichen, die ich kannte, habe ich mich geschämt. Nicht einmal meiner Mutter habe ich mich geschämt. Ihrer Mutter? Sie trieb es mit anderen Männern in unserem Hause. Mit Künstlern. Mein Vater sorgte für den Ausgleich. Er trieb es mit Künstlerinnen. Herr. Krumen wusste es, er sah es, hörte es. Und konnte es sogar riechen, Herr. Und Sie? Sie trieben es mit niemandem? Nein. Nie? Nie. Nicht einmal mit Sheila, die ich später kennenlernte. Ich hatte eine Frau. Würden Sie bitte durch die Sophienstraße fahren? Wie Sie wünschen, Herr. Sie waren verheiratet? Ja. Aber meine Frau, ich schickte sie weg. Ich gab ihr Geld. Sie wollte ihre Freiheit. Ich gab ihr auch diese. Keine Kinder? Nein. Die Sophienstraße. Tatsächlich. Wenig verändert. Nur sind die Fensterrahmen anstatt aus Holz jetzt aus Kupfer. Sie scheinen noch reicher zu sein, als sie waren. Und dort die Knöpfe auf Rohlkamps Gattertor, ob das Gold ist? Ah, es ist Gold, ja. Unser Haus. Es sieht nach Werner aus. Solide, geschmackvoll, unauffällig, aber reich. Da wohnte Anne. Sie lebt noch, sie lebt. Soll ich anhalten, Herr? Nein, nein, fahren Sie weiter. Sie lebt noch? Ja. Woher wissen Sie denn das? Ich sehe es an den Blumen. Geranien, sie schwärmte so für Geranien. Aber niemand im Hause erlaubte ihr, sie zu pflanzen, wegen des Geruchs. Man fand sie ordinär. Haben Sie nicht gesehen? Alle Fenster sind voller Geranien. Zum Bahnhof jetzt? Ja, zum Bahnhof. Sie wollen wirklich den Zug 13.09 Uhr nehmen? Ja. Na, vielleicht will ich noch etwas essen. Sie werden mir ein Telefonbuch besorgen? Ja, man kann es am Buffet leihen. So schön. Wir sind da, Herr. 7,80 Mark. Behalten Sie den Rest. Danke, Herr. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hier, das Telefonbuch. Danke. Danke. Möchten Sie was essen? Essen Sie? Ich weiß nicht. Es ist 12.45 Uhr. Wollen Sie wirklich essen? Nein, aber trinken. Bier? Ja. Bitte zwei Bier, ja? Zwei Bier. Schlagen Sie nach, ja? Schlagen Sie bitte nach. Donat, Anne, Sophienstraße 7. Donat? Ja. Ich nehme an, dass sie Kruben geheiratet hat. Ach, ihren Bruder. Und fragen Sie nicht, schlagen Sie nach. Zwei Bier. Danke. Doman, Domschick, Domsch, Don Bosco Heim. Donat, Werner, ja? Sophienstraße 9. Ah, keine Anne Donat. Ja, schauen Sie doch genau nach. Ja, ich habe genau nachgesehen. Keine Anne Donat. Dann sehen Sie unter von dem Hügel nach. Unter H oder unter V? Unter V. Von Acken, von der Rich, von dessen, von dem Hügel. Ja. Anne, Sophienstraße 7. Beruf? Nicht angegeben. Sie hat nicht geheiratet. Notieren Sie die Nummer. Ja. Bitte, ja. Sie war 16, als ich ging. Wir drei waren immer zusammen, Anne, Krum und ich. Wir fuhren zum See, Wellenreiten. Ich lenkte das Boot, Anne und Krum hinten auf dem Brett. Wir lachten, wir schossen unsere Initialen in die Rinde der uralten Eichen. A, V, D, H, P, D und K, D. Wenn es regnete, liefen wir tagelang durch den Wald. Wir suchten Beeren und kochten auf schwelenden Feuern Suppen, zu denen wir uns die Bestandteile erbettelten. Grütze, Kartoffeln, manchmal ein Ei. Wir hatten Angst, nach Hause zu gehen. Nicht Angst vor der Strafe, nein, Angst vor dem, was unsere Eltern ihre Freiheit nannten. Vielleicht hätten sie ihren Bruder und das Mädchen mitnehmen sollen. Ja, der Krieg kam. Er kam erst 1939. Sie waren schon 8 Jahre weg. Oh, Sie geben mir aber genau 8. Nein, Krumen wäre nicht ohne Anne mit mir gegangen. Und Sie? Ich nicht ohne Krumen. Mir schien es besser, dass ich allein ging. Allein ging und allein blieb. Ich war sicher, dass sie im Telefonbuch unter Anne Donat stehen würde. Ach. Sie verstehen? Nicht ganz. Etwas? Ja. Mehr verstehe ich auch nicht. An diesem Sommerabend war ich sicher, dass ich gehen müsse. Allein. Und ich ging. Und doch kehrten Sie um, Ihren Bruder zu holen. Nicht das Mädchen. Ja. Ja, zweimal kehrte ich um. Machte zweimal wieder kehrt. Krumen liebte mich, wie man nur Gott liebt. Ich war für ihn rein, wahr, groß. Alles, was ich tat, war gut. Aber er hatte die Eigenschaften, die er mir bewunderte. Und es war besser, wir trennten uns und Anne blieb bei ihm. Verstehen Sie? Ein wenig mehr, aber nicht alles. 12.45 Uhr. Wollen Sie nicht anrufen? Anne Donat hätte ich anrufen können. Vielleicht hätte ich sie sogar besucht. Aber Anne von dem Hügel... Nein, ich bin nicht 17, ich kann nicht. 26 Jahre älter, ich habe vieles vergessen, fast alles. Damals war ich sicher, dass es besser sei, allein davon zu gehen, ohne einen von beiden oder beide mitzunehmen. Verstehen Sie? Ich bezahle Ihnen die Stunde als Schwerarbeit, damit Sie verstehen. Ein guter Dienstmann hört sich auch Bekenntnisse an. Ich verstehe immer mehr. 12.46 Uhr. Aber Sie werden den Zug nicht nehmen. Warum sollte ich ihn nicht nehmen? Aber was werden Sie in Athen tun? In Athen. Ich werde ein Hotel haben, vielleicht nicht lange. Ich werde weitersehen. Vielleicht gehe ich zurück oder anderswohin. Ich habe ja Geld. Rindfleisch stand ja gut im Preis. Ja, und ich hatte viele Rinder. Ich hatte Glück. Vieles tat ich nicht, um Geld zu verdienen, und ich verdiente doch Geld damit. Ich kaufte den Leuten, die wegzogen, ihr kümmerliches Land ab, ihre Häuser, ihr Vieh. Ich tat es, damit sie Reisegeld hätten, um ihnen zu helfen. Aber alles schlug in Geld um. Land wurde kostbar, 8 Jahre später. Häuser wurden wertvoll, Vieh stieg im Preis. Barmherzigkeit schlug auf mein Bankkonto. Mitleid brachte unerwartete Zinsen. Ihre Arbeit war gesegnet. Ja, ja, Sie nennen es gesegnet. Doch bin ich nicht Abraham, nicht Jakob oder Josef. Trinken wir. Auf das Wohl Ihres Mädchen. 12:50 Uhr. Ja, trinken wir. Auf Annes Wohl. Sie werden gleich anrufen. Sie werden zu ihr gehen und erfahren, dass es damals keinen Grund gab, allein wegzugehen. Krumen. Er hätte ohne Anne nicht leben können. Sie konnten es. Ja, ja, ich konnte es. Auch Krumen ist nicht gestorben. Nicht daran. Er war 24. Sie haben die Telefonnummer notiert? Ja. Es wird Zeit. Noch eine Viertelstunde. Ich müsste die Koffer jetzt holen, wenn Sie den Zug nehmen wollen. Ja. Genügt das fürs Bier? Aber ja. Sagen Sie, gibt es in den Telefonzellen immer noch den Knopf, auf den man drücken muss? Nein, nein, Sie haben gleich Anschluss. Kein Geräusch. Gut, wählen Sie die Nummer, die Sie notiert haben, ja, und verlangen Sie Fräulein von dem Hügel. Und wenn sie sich meldet, sagen Sie bitte, Sie werden aus New York verlangt. Aber Sie wollen nicht. Ich habe Sie engagiert. Ja, warum legen Sie denn so viele Kilometer zwischen Ihre Stimme und die des Mädchens? Weil ich nicht wieder 17 Jahre alt werden will. Der 26 Jahre wegen lege ich viele tausend Kilometer zwischen Ihrer Stimme und meine. Also bitte wählen Sie jetzt. Wenn Sie die Verbindung hergestellt haben, holen Sie mein Gepäck und bringen es auf den Bahnsteig. Welcher war es? Bahnsteig 3. Ja, von dem Hügel hier. Frau Anne von dem Hügel? Ja. Augenblick bitte. Sie werden aus New York verlangt. New York? Anne? Paul? Du hast meine Stimme erkannt. Ich wüsste niemanden, der mich aus New York anrufen könnte, als du, den es nicht mehr gibt. Es gibt mich noch? Nein. Es gibt mich nicht mehr? Nein. Das Jahr, in dem du 30 geworden bist, war dein Todesjahr für mich. 1944? Ja. So lange hoffte ich, du würdest zurückkommen, wenigstens schreiben, irgendetwas. Warum bist du fortgegangen? Du weißt nicht? Ich weiß, aber du warst klüger als wir beide, die es betraf, klüger als Krumm und ich. Es war nicht Klugheit. Nein? Es war... Was war es? Du hast 26 Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken, oder hast du nicht darüber nachgedacht? Nicht oft. Aber es war nicht Klugheit. Eifersucht? Ein wenig. Ich dachte, es wäre besser für euch. Es war nicht besser für uns. Es war schlecht. Es war die Hölle, weil du nicht da warst. Du hättest bleiben oder uns mitnehmen sollen. Bleiben? Feldwebel Donat, Leutnant Donat, Gefreiter Donat, gefallen? Nein, getötet bei Witebsk, bei Kiew, vor Sebastopol oder vor Berlin? Ja, vielleicht. Warum nicht? Es gibt dich nicht mehr. Du bist nicht gefallen, du bist nicht getötet worden und doch gibt's dich nicht mehr. Für mich nicht. Werner? Ich sehe ihn kaum und wenn wir uns sehen, sprechen wir nicht von dir. Fritzi ist tot, deine Eltern, meine. Auch Karl ist gestorben. Du warst nicht mit Krumen verheiratet? Nein. Ich dachte nie daran, es zu tun. Mach Schluss jetzt, das Gespräch wird zu teuer. Ich habe Geld. Lass doch. Sprich noch etwas. Mit dem, den es nicht mehr gibt. Du hast nicht geheiratet? Später, als Krumm tot war und als es dich nicht mehr gab. Ich habe mich wieder von ihm getrennt. Er wollte seine Freiheit. Ich habe es ihm gegeben. Ich hatte auch eine Frau. Auch sie wollte ihre Freiheit. Ich habe sie ihr gegeben. Ich möchte dich sehen. Nein! Ich möchte dich sehen. Nein, wozu? Im Juli. Der Tag nach Tante Andreas Begräbnis. Ich lag im Garten draußen im Gras, als du mit Krumm in der Tür standest. Im Juli. In Kulm. Ach, wie das hast du gehört? Alles? Ja. In dieser Nacht fuhr ich weg. Was, wirklich diese Nacht? Ja. Ich habe ein Kind von Krumen. Aber es war später, viel später, kurz bevor er starb. Ein Junge, er ist 15. So alt wie Krumen, als ich wegging. Kann ich ihn sehen, den Jungen? Später. Und dich? Nicht, wozu? Ich kann nicht. Ich war noch bei Krumen in der Nacht, bevor sie ihn erschossen. Erschossen? Ja. Sie haben ihn erschossen? Ja, auf der Platte an der Familiengruft steht viel, aber er ist nicht gefallen. Sie haben ihn erschossen an einer Strommiete in einem polnischen Dorf, abends, ganz rasch, wie Mörder das tun. Der Pfarrer war bei ihm, aber Krumen nahm die Tröstung nicht an, er wollte keinen Trost und nicht aus diesen Händen. Er war allein, hörst du? Allein, hörst du mich noch? Ja, ja. Ja, ja, ich höre dich noch. Aber warum? Warum haben Sie ihn erschossen? Er ließ Gefangene laufen, öffnete die Türen der Waggons, in denen Sklaven nach Deutschland verschleppt wurden. Er schenkte ihnen Brot. Deswegen wurde er erschossen? Weil er ihnen Brot schenkte? Ja, auch deswegen. Ich war immer in seiner Nähe, wenn ich eben konnte. Willst du mich immer noch sehen? Keine Antwort. Hörst du mich noch? Ich höre noch. Wirst du mir Krumens Sohn schicken? Ich schicke ihn dir, später. Nicht zu spät. Tu alles, damit er nicht Krums Tod sterben muss. Mich wirst du nicht sehen. Es gibt mich nicht mehr, wie es dich nicht mehr gibt. Ich liebte den Jungen, den 17-Jährigen. Liebte ihn auch, als er weglief, mit dem Auto seiner Mutter und dem Geld seines Vaters. Den Jungen, der seinen Bruder im Stich ließ. Ein Kind, das nur an ihn glaubte. Ich habe gewartet, wartete noch, als Krum schon tot war und ich sein Kind hatte. Aber es gab einen Zeitpunkt, da gab es dich nicht mehr. Du bist ein Fremder mit Pauls Stimme, 43 Jahre alt, durch die Welt gekommen. Feldwebel Donat, Leutnant Donat, Gefreiter Donat, getötet vor Vitebsk, vor Kiew oder Sebastopol. Nein, aber ein Brief, einer nur im Jahr, nichts, nichts. Den Jungen wirst du mir schicken? Ja, und Krums Briefe an dich, es sind viele. Sie liegen noch hier, verschlossen, ungelesen, seit 15, 16 Jahren. Absender Unteroffizier Donat, erschossen bei Bieljogorsche, an einer Strommiete, abends, allein. Allein, hörst du? Allein! Allein. 13.05 Uhr. Ihr Zug ist eingelaufen. Wien, Belgrad, Athen. Ach so, ja, gut. Haben Sie? Ja. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe alles erfahren. Auch mein Bruder ist nicht gefallen. Sie haben ihn erschossen. Abends. An einer Strommiete. Allein. Hören Sie? Allein. Ich höre. Allein. Und Sie? Sind Sie auch allein? Ich habe eine Frau. 45 Jahre sind wir verheiratet. Ich glaube nicht, ich bin allein, sondern sie ist es. Abends neben mir im Bett weint sie. Ich trockne ihre Tränen. Das ist alles. Steigen Sie nicht ein. Lassen Sie den Zug fahren. Einer Dummheit wegen sind Sie weggegangen. Ein Missverständnis. Wiederholen Sie die Dummheit nicht. Vielleicht können Sie in 20 Jahren neben ihr liegen und ihr wenigstens die Tränen trocknen. Steigen Sie nicht ein. Ich? Mich gibt es nicht mehr. Haben Sie das Gepäck verstaut? Ja. Erster. War das richtig? Ja, ja, es war richtig. Und was bin ich Ihnen schuldig? Nur 1,5 Stunden, Herr. War es schwere Arbeit? Ja, 7,50 Mark, bitte. Und dann gehen Sie zum Friedhof und das macht 1 Stunde, also 12,50 €. Und kaufen Sie Blumen für Krumen, für Fritzi, für die kleine Friederike und für Karl. Was für Blumen? Bitte nehmen Sie das Geld hierher. Der Zug fährt gleich ab. Und Ihre Eltern, Herr? Keine Blumen? Doch, doch. Meinetwegen. Und winken Sie mir. Auf Wiedersehen. Woo! Wir brachten eine Stunde Aufenthalt, Hörspiel von Heinrich Böll. Die Rollen und ihre Darsteller waren der Reisende, Gerd Brüdern, Anne, Gisela von Kolande, Gepäckträger Kurt Ebbinghaus, Brunos Stimme Karl Renner, Taxifahrer Ulrich Jötsch, Kellner Tim Lothar. Regie Ludwig Krämer, Produktion Norddeutscher Rundfunk zusammen mit dem Südwestfunk 1957.